Ja, aber da kann ich doch noch was zu ergänzen. Ja, aus einer anderen Sicht der Gewerbetreibenden. Bei uns ist also eine ganz wichtige Frage, dass im Innenstadtbereich noch Produktion stattfindet. Deshalb haben wir, sage ich mal, wirtschaftspolitische Mietpreise. Das heißt, für Handwerksbetriebe, produzierendes Gewerbe, haben wir Mieten, die, wo wir 2003 begonnen haben, mit 4,50 €, wenn wir die untersten Räume haben, wo man noch eine zweite Ebene reinnehmen kann, mit 6 €, für Büro 8 €. Das haben wir 5 Jahre ohne Mieterhöhung auch beibehalten. Danach haben wir eine Inflationsrate umgesetzt von 2% jährlich. Wir sind jetzt das 4. Jahr dabei, um 2% zu erhöhen. Allerdings können wir bei den neuen Bauabschnitten, die wir haben, sage ich mal, diese niedrigen Mieten und dieses auch niedrige Sanierungsniveau, das heißt also auf Äußerlichkeiten ist da viel verzichtet worden, aber Wärmedämmung und ähnliche Sachen sind überall gleich, sodass also auch die Kosten für die Betriebskosten, kalten und warmen Betriebskosten also sehr gering sind. Wir bezahlen 50 Cent pro Monat und Quadratmeter für Heizung. Wir haben 70 Cent kalte Betriebskosten. Also das sind außerordentlich günstige Bedingungen und wir werden also auch förmlich überrannt von Bewerbern. Inzwischen sind wir also bei denjenigen, die also die 10 Jahre auch noch nicht hinter sich haben. Man muss sich vorstellen, wir haben 10 Jahre gebaut, ist natürlich für jedes Unternehmen auch eine ziemliche Belastung. Liegen wir jetzt bei den neuen Bauabschnitten, die wir nächstes Jahr beginnen wollen, bei Mieten für produzierendes Gewerbe unten bei 7 € einheitlich bei den hohen Gebäuden. So eine niedrigen gibt es nicht mehr. Und beim Büro sind wir jetzt bei 10 bis 12 €. Das ist noch unterhalb des Preisniveaus, was im Prenzlauer Berg ist, was aber bald auch dazu führen wird, dass wir da keine weiteren Erhöhungen machen, sodass die Preise ringsherum wahrscheinlich auch wegmarschieren werden. Also Genossenschaften haben Möglichkeiten, darüber zu bestimmen, wie ihre Mieten auch sind und wie sich das in der Umgebung auf die Wirtschaftsstruktur auswirkt. Ja, für ganz Berlin übrigens stand im Tagesspiegel vom 23. April 2002, dass die Genossenschaftswohnungen bei einem Durchschnittsquadratmeterpreis für Gesamt-Berlin von 4,60 € liegen und insgesamt bei 5,21 €. Also. 2002, ja. Aha, steht ja nicht. Okay. Ganz kurz, so, bevor ich eben zu der europäischen Frage komme. Ich hätte sonst zu dem Mietenthema gern was gesagt. Aber ja, vielleicht kurz dann noch und dann Herr Kober zu der Europafrage. Also ich meine, wir haben das ja, glaube ich, muss ich irgendwo ran, kann man mich hören? Ja. Also wir haben das Mietenthema, glaube ich, ja sozusagen in den nächsten Podien nochmal ausführlicher. Sitzt Frau Kern auf dem Podium, die ist da sozusagen ja die kompetenteste Ansprechpartnerin, die Sie hier in Berlin finden können. Generell würde ich nur sagen, ich weiß nicht, welche Wohnung Sie da gesehen haben. Ich vermute mal, dass Sie eine Neubauwohnung gesehen haben. Ja, dann war es, so gut, das ist ja immer das Fall, wenn man sozusagen über so Einzelfälle redet. Generell ist es natürlich so, wenn Genossenschaften neu bauen, bauen sie natürlich nicht zu günstigeren Bedingungen als alle anderen auch. Und wenn Sie sich die genossenschaftliche Gemeinschaft angucken, dann haben Sie das Problem, dass Sie die Leute in unterschiedlich guten Wohnungen wohnen. Und wenn Sie ein gleiches Mietniveau haben, dann würde das dazu führen, dass die Leute mit den schlechter ausgestatteten Wohnungen die mit den besser ausgestatteten Wohnungen subventionieren. Deswegen kann es natürlich durchaus sinnvoll sein, da Differenzierung in den Miethöhen zu haben. Also ich vermute mal, das wird eine relativ gut ausgestattete Wohnung gewesen sein. Und dann würde ich gern vielleicht auch nochmal das Thema dieser Tagung, dieses Podiums war ja Mitgliederinteressen und betriebswirtschaftliche Interessen. Und da stand, glaube ich, sogar ein Versus da daneben. Das Spannende an Genossenschaften ist es ja, dass sie eigentlich diese Interessen, wirtschaftliche Interessen und Mitgliederinteressen verbinden. Also, und sie müssen ja, wenn sie in eine Genossenschaft gehen und da Mitglied werden, haben sie ja sozusagen einerseits natürlich ein Interesse, dass ihr Unternehmen wirtschaftlich arbeitet. Das müssen sie schon haben, damit ihr Kapital erhalten bleibt. Wenn das Unternehmen aber Überschüsse macht, dann was macht es mit diesen Überschüssen? Die bleiben ja sozusagen für das Mitglied, werden die ja wieder verwendet. Von daher ist es sozusagen, glaube ich, eine andere Denkungsweise, nicht nur zu denken, so billig wie möglich und so wenig wie möglich zu verlangen, sondern auch zu gucken, wenn das Unternehmen höhere Mieten verlangt, wird es auch in die Möglichkeit versetzt, sozusagen die Mitgliederförderung auf anderen Ebenen wieder durchzuführen. Also es kriegt sozusagen auch die wirtschaftliche Möglichkeit dafür wieder. Von daher kann das Ziel, nur billige Mieten zu haben, das kann für eine Genossenschaft, so wie wir das beschrieben haben, kann das mal ein Ziel sein, aber es muss nicht das generelle Ziel für alle Genossenschaften sein, nur billig zu sein. Das ist, denke ich, ist nicht per se sozusagen mit dem Genossenschaftsziel verbunden. Ja, danke schön. Also wir machen ja beim zweiten Podium in der Tat, Sie hatten es gerade schon gesagt, insbesondere als Thema die Wohnungsbaugenossenschaften, da gehen wir vertieft auf diese Geschichten noch ein. Hier haben wir Raum für andere Aspekte. Wenn allerdings die Wohnungsfrage so im Vordergrund steht, dann können wir die auch schon hier reinnehmen, selbstverständlich. Wir diskutieren ja auch noch Bedarf und nicht nur noch dem, was wir für richtig halten.